Erster Gott, der Herr, fragt, wo ist der Brief für eure Mutter? Ich habe sie nicht weggeschickt. Ich habe euch nicht verkauft. Ihr wurdet wegen eurer Sünden verkauft. Eure Mutter wurde wegen eurer Fehler weggeschickt. Zweiter, warum war niemand da, als ich kam? Niemand antwortete, als ich rief. Ist meine Hand zu schwach zum Retten? Habe ich keine Kraft zum Helfen? Ich mache das Meer trocken. Flüsse werden zur Wüste. Die Fische sterben dort vor Durst. Dritter, ich mache den Himmel dunkel wie Trauer. Ich bedecke ihn mit einem groben Tuch. Vierter Gott, der Herr, gab mir eine Zunge. Ich kann müden Menschen helfen. Er weckt mich jeden Morgen. Er weckt mein Ohr, damit ich höre. Fünfter Gott, der Herr, hat mein Ohr geöffnet. Ich habe nicht widersprochen. Ich bin nicht weggelaufen. Sechster, ich gab meinen Rücken denen, die mich schlugen. Ich gab meine Wangen denen, die mich zupften. Ich versteckte mein Gesicht nicht. Sie beschimpften mich und spuckten mich an. Siebter, aber Gott, der Herr, half mir. Darum schämte ich mich nicht. Ich machte mein Gesicht hart wie Stein. Ich wusste, ich würde nicht verlieren. Achter Gott ist nahe, er hilft mir. Wer will mit mir streiten? Lasst uns zusammenkommen. Wer ist mein Feind? Er soll zu mir kommen. Neunter Gott, der Herr, wird mir helfen. Wer kann mich verurteilen? Alle meine Feinde werden vergehen. Sie werden wie ein altes Kleid. Motten fressen sie auf. Zehnter, wer Gott ehrt, soll auf seinen Diener hören. Wer im Dunkeln geht, hat kein Licht. Er soll Gott vertrauen. Er soll sich auf seinen Gott verlassen. Elfter, ihr alle, die ihr Feuer macht. Ihr macht helle Flammen. Geht in euer eigenes Feuer. Geht in die Flammen, die ihr gemacht habt. Das kommt von meiner Hand. Ihr werdet an einem Ort des Schmerzes liegen.